Fragen und Antworten. Wie kann man die Einstellung der Leute verbessern? Nichts zerfrisst Organisationen ja so schnell wie negative Einstellungen. Wie soll man damit umgehen? Bei meiner Antwort möchte ich drei Ebenen unterscheiden. Geben Sie erstens auf der persönlichen Ebene ein Beispiel für eine positive Einstellung. Vermeiden Sie also die 5 Metastasen bildenden emotionalen Krebsformen. Kritisieren, klagen, vergleichen, konkurrieren und streiten. Es gibt wirklich nichts Stärkeres, als in der Nähe einer Person zu sein, die ein Licht ist, kein Richter, ein Vorbild, kein Kritiker. Verwenden Sie zweitens ein bisschen persönliche Zeit darauf, zu der Person, die eine negative Einstellung zu haben scheint, eine Beziehung aufzubauen. Negative Einstellungen sind in Wirklichkeit ein Symptom für tiefere Dinge, die sich abspielen. Die Leute müssen sich verstanden fühlen. Wenn man versucht, sich gegenseitig zu verstehen, ist das so therapeutisch, so heilend und affirmativ, dass man dann oft an den Wurzeln arbeiten kann, statt nur über das Ausbleiben der Früchte zu klagen. Drittens können noch andere Kräfte im Spiel sein, die stärker sind als ihre Vorbildfunktion oder ihre Beziehung zu jemandem. Manchmal muss man einfach Gelassenheit zeigen und darf nicht in Besessenheit verfallen. Dann kann der Krebs der Negativität keine Metastasen bilden. Denken Sie daran, wenn Sie Ihr emotionales Leben auf den Schwächen anderer, einschließlich Ihrer negativen Einstellungen aufbauen, berauben Sie sich Ihrer Kraft und erlauben es diesen negativen Einstellungen, Ihre Krebszellen weiter in der ganzen Kultur zu verstreuen. Sie können nicht alle Dinge ändern. Sie können die Menschen nicht ändern. Sie können nur sich selbst ändern. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Einstellung der Leute gegenüber sich selbst, anderen und dem Leben sich manchmal ganz erheblich verbessert, wenn sie eine Fähigkeit oder Kompetenz entwickeln können, die im Einklang mit einer ihrer fundamentalen Gaben oder einem ihrer natürlichen Talente steht. Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie jemandem beibringen wollen, Tennis zu spielen. Wäre es am besten, mit dem Betreffenden über seine Einstellung zu sprechen, wenn er ein bisschen niedergeschlagen, entmutigt und negativ wirkt? Oder sollten Sie ihm lieber mehr Wissen über die Grundschläge und Volleys vermitteln? Oder einfach mit ihm auf den Platz gehen und ihn die Fähigkeiten anwenden lassen, bis er von sich aus mehr wissen will? Sie würden sehen, dass seine Einstellung wie von selbst positiver wird, wenn er anfängt, an dem Spiel Gefallen zu finden. Das sind 3 Wege zur Verbesserung: Wissen, Fähigkeiten, Einstellung. Die meisten Leute konzentrieren sich auf das Wissen und die Einstellung. Meiner Ansicht nach ist der Schlüssel zu diesen beiden Elementen aber der Weg über die Fähigkeiten. Die Leute fühlen sich einfach sich selbst und dem Leben gegenüber besser, wenn sie bei irgendetwas gut sind. Was ist der beste Ratschlag, den Sie im Hinblick auf die Motivation geben können? Ich würde sagen, wir sollten zunächst ein Beispiel und Vorbild sein und dann anderen ihren Wert und ihr Potenzial so klar bestätigen, dass sie sie in sich selbst erkennen. Nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch gut ausgerichtete Verstärkungssysteme und Anreize. Wir müssen erkennen, dass innere und äußere Motivationen wichtig sind. Das Feuer in uns Menschen gleicht einem Streichholz. Die Flamme wird zunächst durch Reibung entzündet, dann entzünden sich andere Streichhölzer durch Hitze. Ich glaube zwar an Begeisterung, halte aber nicht viel von ständigen Reden zur Ermunterung. Mir gefällt die Lehre von Glenn Blanchard, dass man die Leute dabei ertappen soll, dass sie etwas richtig machen. Sie müssen sich wertgeschätzt und gewürdigt fühlen, aber auch überzeugt sein, dass ihre Arbeit, ihre innere Verpflichtung und ihre Anstrengungen verdient. Wie kann man in der Welt des Internet, wo man der persönlichen Begegnung ja oft aus dem Weg gehen kann, neue Technologien so optimieren, dass der Arbeitsplatz nicht entpersönlicht wird, man aber trotzdem die größere Effizienz bekommt, die diese Technologien bringen können? Meiner Ansicht nach funktioniert High-Tech, langfristig nur mit High Touch. Wenn man eine Beziehung aufgebaut hat, kann man effizient denken und operieren. Dank der Technologie können wir effizient sein, doch die persönliche Beziehung kann sie nicht ersetzen. Denken Sie daran. Menschen gegenüber ist schnell, langsam, langsam, jedoch schnell. Wie der Körper ist auch die Technologie ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.